Also, wir waren auf der Weide und die Hengste wurden ausgeschnitten. Hinten war der Schmied und da bin ich mit meiner Mutter und meiner Tochter dahin. Und ich bin eben dann auf die Weide gegangen. Meine Mutter und meine Tochter blieben am Tor stehen. Und auf einmal kam das Ehepaar Rase an. Ich hatte ihr die Weide zugemacht, weil sie nicht bezahlt hatte. Was auch eine von diesen Nomaden. Hat eben dann da rumgepöbelt. Und dann kam sie auf die Weide mit ihrem Mann und ist auf mich los und hat eben dann mich erstmal niedergeschlagen, weil ich wäre ja wohl eine Betrügerin und mit der Hand, oh, das war eine ganz kräftige. Die packte mich an die Haare und hat mich in den Rücken getreten. Aber hallo, das ohne Vorwarnung, das ging ratzfatz zur Sache. Und als ich auf der Erde lag, hat sie noch ein paar Mal auf mich eingetreten. Dann haben meine Mutter und meine Tochter da so geschrien. Dann ist sie wohin und hat dann meine Mutter niedergeschlagen. Und dann hat meine Tochter gebrüllt natürlich, die war 6 damals. Und dann hat sie zu der gesagt, halt du bloß die Klappe, sonst bist du die Nächste. Verschwindet, morgen brennt der Stall. Und wenn ihr nicht endlich geht, du hast ja ein Kind und solche Sachen. Die haben mich einfach bei der Polizei gefragt, ob ich bereit wäre, mich untersuchen zu lassen. Und ich gesagt, gegen diese Untersuchung habe ich jetzt einzuwenden. Ich wusste ja nicht, dass die mit mir in eine geschlossene Psychiatrie fahren, in Rothenburg. Und dann haben sie mich in Rothenburg für mich festgehalten. Ich durfte nicht telefonieren. Jeder Verbrecher darf, wenn er eingeknastet wird, seinen Anwalt anrufen. Ich durfte niemanden anrufen. Ich war einfach verschwunden. Also hier ist ein richtiges Mafia-Nest in Niedersachsen. Und die Anwälte am Lande, die dann so sich die interessanten Immobilien rauspicken über ihre Anwaltstätigkeit, die haben dann da gelernt. Ich habe das rausgekriegt alles und dann sollte ich eben auch in der Psychiatrie verschwinden. Das ist übel. Hat man Ihnen irgendetwas attestiert, was Sie hätten? Notorische Querulantin und ich wäre in Gefahr, mich und meine Familie umzubringen, weil man uns ohne rechtskräftigen Beschluss ausgeräumt hat. Ausgesetzt hat. Wie heißt dieser Mensch, der sich Gutachter nennt? Gar keinen. Die haben mich einfach bei der Polizei gefragt, ob ich bereit wäre, mich untersuchen zu lassen. Und ich gesagt, gegen diese Untersuchung habe ich jetzt einzuwenden. Ich wusste ja nicht, dass die mit mir in eine geschlossene Psychiatrie fahren, in Rothenburg. Und dann haben sie mich in Rothenburg für mich festgehalten. Ich durfte nicht telefonieren. Jeder Verbrecher darf, wenn er eingeknastet wird, seinen Anwalt anrufen. Ich durfte niemanden anrufen. Ich war einfach verschwunden. Sie wussten zu viel? Ja. Was hatten Sie denn? Hatten Sie anfangs eine Reitsportanlage gehabt? Also wir hatten erst eine Firma für Elektromotoren in Hameln und in Detmold. Und die lief sehr gut und man hat uns dann vorgegaukelt, wir hätten da Verluste. Und nachher fand die große Betriebsprüfung aber keine 6 Millionen Verlust, sondern 7 Millionen Gewinn. Man hat mit einer angeblichen Verzichtserklärung die Firmenrente meiner Mutter, die sie schon 20 Jahre kriegte, einfach gestrichen. Und dann hat man eben sich an meine Reitanlage gemacht, die ich inzwischen erworben hatte, hier bei Rothenburg-Wümme. Da war ich sehr erfolgreich. Ich hatte 70 Pensionsvollblüter, die richtig gut zahlten. Und dann natürlich nach der Firmenwegnahme 93 ging es dann natürlich, ich musste noch was bauen und so weiter. Naja, und dann hat man mich also da auch richtig über den Tisch gezogen. Der Gestützleiter hat in die Kasse gegriffen und. So fing das dann langsam an, bis dann der Anwalt anrief, der mich noch ein paar Wochen vorher beim Landgericht in Pferden vertreten hat, rief er dann an. Ja, er hätte einen Kunden für das Gestüt. Ach, sag ich, wenn sie 5 Millionen haben, die stecken hier nämlich drin. Nein, sagt er, das kriege ich günstiger. Naja, kurz danach kam dann die große Betriebsprüfung, das Ergebnis. Und dann sollten wir die Steuern dafür zahlen, für den Betrug noch. Und meine Mutter vor allem für die Rente, die sie nicht kriegte, die sollte sie voll versteuern. Und dann haben sie uns einfach, ohne irgendwie diesen Bescheid uns zuzustellen und rechtskräftig werden zu lassen, Zwangshypotheken in sämtliche noch vorhandenen Immobilien gepackt. Was hat man gemacht? Zwangshypotheken vom Finanzamt einfach in die bestehenden noch, also in die vorhandenen Immobilien gepackt. dann war natürlich Ende Gelände, nicht? Dann ging es ganz schnell, haben die Banken gesagt, wie bitte? Dann wollen wir unseren Kredit aber auch ganz schnell zurück. Wie, Sie können nicht zahlen? Zack, bumm, Zwangsversteigerung. Mhm. Und dann hatte ich mich natürlich erkundigt, da hatte ich in Hannover einen bekannten Anwalt auch angerufen, der mich schon mal kurz vertreten hat. Da hatte ich gesagt, können Sie mir helfen? Nein, kann ich nicht. Ich sage, wieso nicht? Der war eben in dieser Kanzlei von Frommberg. Und da sagt er zu mir, nee, der Herr Bimmern, der war hier auch schon mal 2,5 Jahre tätig. Also Sie, die lernen da und werden dann aufs Land geschickt. Mhm. Und nehmen dann, und dann weiß man ja immer die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Klienten. Und wenn der ein schönes Anwesen hat und die Immobilie, dann sieht man zu, wie man das kriegt. Mhm. So, dann wurden wir halb totgeschlagen. Meine Mutter war 5 Wochen im Krankenhaus. Dann haben wir 2,5 Jahre anonyme Anrufe gehabt. Und dann war das auch die Dame, dann waren das zufällig die Nummern von der Dame, die uns niedergeschlagen hatte, und der Nachbar, der jetzt im Haus wohnt. Und dann hat man Hund vergiftet, ja. Pferde vergiftet und so weiter. Also richtig das volle Programm. Gibt es darüber eine Chronik, was Sie alles erlitten haben? Ja, habe ich. Sehr gut, handschriftlich mehr, nicht? Also die Chronik gibt es nur über unsere Firmengeschichte. Da will man ja uns auch seit 21 Jahren nach Maueröffnung immer noch keine Entschädigung für die Ostimmobilien und die Firma bezahlen, nicht? Mhm. Mein Opa hatte mehrere Patente und mein Vater auch. Mein Vater war bei Stalingrad, meine Mutter hat in Dresden Leichen weggeräumt. Also unsere Familie war schon sehr, sehr für diesen Staat eingespannt, ja. Und mein Opa hat eben die Kühlung für die Elektromotoren erfunden. Also ohne diese Erfindung können Sie einen Elektromotor, konnten Sie den damals irgendwo reinbauen, weil der heiß lief. Und er hat diese Kühlung erfunden und dafür auch Patent gehabt. Und Herr Bauknecht war bei ihm Vertreter. So, Herr Bauknecht ist heute der große Macher und ich kriege Hartz IV. Ne? Also und meine Mutter ist natürlich, der kriegt noch Rente weggefändet. Ne? Wer gearbeitet hat und was geleistet hat, der kriegt einen Tritt in den Hintern in diesem Staat. Ne? Sowas gibt es. Und dann holen sich das Leute, die nichts dafür getan haben. Der jetzt an meinem Gestüt sitzt, der hat in seinem Leben keinen Pfennig verdient. Und reiten kann er schon mal gar nicht. Und ich hab mit einer Vollschwester zu Geisters Mutter von dem Olympiapferd von Paul Schokomühle eine kleine feine Pferdezucht aufgebaut. Ja, und wenn ich jetzt nicht bald ein bisschen Geld in die Finger endlich kriege von unseren gewonnenen Entschädigungen, also der Finanzamtsbescheid ist zum Beispiel weg und im Osten ist in Leipzig, haben sie auch gesagt, wir sollen entschädigt werden, aber keiner tut's. Es kommt nichts, es wird nichts in die Richtung gemacht vom Staat. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie hat es denn sich genau zugetragen, als Sie in die Psychiatrie gebracht wurden? Da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Ja, das war der Tag vor der Räumung und ich wollte das noch vorgehen, weil das ja noch nicht rechtskräftig war und wollte noch eine einstweilige Verfügung, dass die Räumung nicht stattfinden soll. Ja. Ja, da hat die Polizei gesagt, weg damit. Und haben sie mich weg. Hat die Richterin wohl gesagt, pack die bloß weg, sonst die macht uns doch Theater und so weiter. Und haben sie mich weggepackt. Ja, wie kam das denn? Eines Tages hat es geklingelt oder wie war es bei Ihnen? Nein, ich war bei der Polizei. Ich war beim Gerichtsvollzieher und bei der Polizei und habe meine Schriftsätze verteilt. Und da haben die gesagt, um Gottes Willen, die macht uns doch richtig Theater. Und dann haben sie mich weggeschafft bei der Polizei. Haben die ein bisschen rumtelefoniert und haben sie mich weggebracht. Wie lange ist das her? Es war 2004. Ich war aber nur eine Woche in der Psychiatrie. Ich habe auch nichts zu mir genommen und habe mich geweigert, dass man mir also was da spritzt oder... Wollte man das? Also man hat dann Gott sei Dank die Finger davon gelassen. Ich hatte allerdings das Glück, ich hatte jetzt eigentlich absolute Kontaktsperre, habe aber nachmittags eine Pflegerin erwischt, die das nicht wusste und habe von der die Telefonkarte gekriegt und hatte ein paar ganz wichtige Anrufe getätigt. Unter anderem nach Berlin zu einem, der einen amerikanischen Diplomatenpass hat und dann über Stuttgart mich rausgeboxt hat. Ich war nach einer Woche wieder draußen. Mhm. Und man hat mich dann auch relativ gelassen. Ich hatte natürlich auch keine Klamotten, nichts. Ich habe dann bei dem einen netten Pfleger heimlich nachts geduscht. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, bin auf die Toilette gegangen und habe Leitungswasser getrunken. Da konnte ja nichts drin sein, was da aus dem Wasserhahn kam, nicht? Das weiß man bei der DDR zum Beispiel nicht. Da sagte man, man wolle auch schon, es gäbe solche Reservate des Trinkwassers, hätte man schon psychiatrische Giftstoffe vorbereitet. Hat ein Bekannter von mir gesagt. Jedenfalls, diese Idee könnte man auch in Deutschland in solchen Dingen umsetzen. Und ich hatte kürzlich noch einen Herrn am Telefon gestern, da hat die Mutter, als sie in der Psychiatrie war, im Essen Tabletten aufgefunden. Im Mittagessen. Ich habe ja eben deshalb nichts gegessen. Ich habe ja nichts gegessen. Und dann hat man mir gesagt, so Frau Stefan, Sie müssen doch was zu sich nehmen. Und da habe ich zu der einen gesagt, ich sage, aber nur wenn Sie das, wenn zum Beispiel bei dem Kaffee, musste die aus derselben Kanne erst eine Tasse trinken und dann habe ich getrunken. Ja, hat sie das getan? Was? Hat sie das getan? Ja. So. Die wussten ganz genau, dass sie mit mir nicht Schlitten fahren konnten. Und dadurch, dass ich ja nun schon, die kriegten ja auch, die wurden ja mit Anrufen bombardiert, nicht? Also durch diese Sache. Und auch, ich nehme an, das Hauptquartier hatte ja schon auch bei meiner Mutter angerufen, ich nehme an, die haben dann auch die Psychiatrie informiert, dass das so nicht geht, ne? Hatte man denn versucht, ihnen irgendwelche Giftstoffe aufzudrängen, die man so Medikament nennt? Ja, natürlich. Ich sollte mich doch beruhigen. Ich sollte doch was einnehmen, dass ich nachts auch schlafen könnte und so weiter. Ich sag, das glauben Sie doch wohl im Leben nicht, dass ich irgendetwas einnehme. Ja, dann haben die denen auch angedroht. Geben Sie Frau Stefan was, dann ist die Hölle los. Und das haben sie dann auch nicht getan. Wer hat das gedroht? Ich nehme an eben die, entweder die von Stuttgart oder eben der Herr aus Berlin. Bekannte von Ihnen? Ja, also die Stuttgarter kannte ich zwar nicht, aber den in Berlin und dann eben, der hat eben Stuttgart das Hauptquartier informiert, ne? Dass man mich da wieder gegen meinen Willen festhält, um mir die Bude auszuräumen. Es ist doch schon sonderbar, man hätte Sie doch gehen lassen müssen. Warum sind Sie denn dort geblieben für etwa ein oder zwei Wochen? Ja, was sollte ich denn machen? Wenn ich raus wollte, haben sich da diese Kerle hingestellt. Ne? Die hätten mir ja auch eine Zwangsjacke noch übergezogen. Ich konnte doch nicht raus. Es war doch abgeschlossen. Ich war doch in einer geschlossenen Abteilung. Aber auch dafür braucht man irgendeine Legitimation. Ja, und die haben nachmittags kam die Amtsrichterin. Und hat behauptet, ich wäre eben reingeschrieben hat man eine notorische Querulantin und es bestünde Selbstmordgefahr. Haben Sie es heute noch schriftlich? Ja, natürlich. Ich hab alles. Wer hat das geschrieben? Die Richterin da in Rothenburg. Also selbst so erfunden, am Schreibtisch sich ausgedacht? Nein, die Ärzte haben ihr das, also die hat das quasi, nein, die haben das den Ärzten vorher schon in den Mund gelegt. Die wollten halt mich loswerden. Ganz einfach. Also hatten Sie Ärzte auch noch bestätigt? Die Ärzte haben das zwar nicht bestätigt, aber das konnte man dann eben an dem, wie das dann nachher geschrieben wurde, konnte man das dann rauslesen. Kann man sagen, das Gericht behauptet etwas ohne irgendeine Untersuchung? Die Psychiatrieärzte haben mir das da bestätigt, aber mein Hausarzt nicht und auch kein Neutraler, sondern da die Psychiatrieärzte, die von der Richterin und der Polizei angewiesen waren, ne, das so zu schreiben. Ja, also, was ist denn Deutschland? Hat die Psychiatrie das also sozusagen erfunden? Und das im Auftrag, hat bestätigt? Ja. Das hat mir leider keiner bestätigt, aber sagen wir mal so, die ließen mich eine Woche später fallen wie eine heiße Kartoffel. Da kam der eine rein, der Mellinghoff, und sagte, Frau Stefan, Sie können gehen. Der hatte noch nicht mal einen weißen Kittel an. Der schloss die Tür auf, kam auf mich zugeschossen wie ein Wilder und sagte, Frau Stefan, packen Sie ganz schnell Ihre Sachen, rufen Sie an, hauen Sie ab, ganz schnell. Ich nehme an, da lief das Ultimatum von den Amerikanern ab, denn anders kann das doch nicht sein. Wieso schmeißt man mich plötzlich raus wie eine heiße Kartoffel? Also die hatten schon Schiss, dann die Ärzte auf alle Fälle. Dass da was nicht stimmte, das konnte man merken. Und der Mellinghoff, der war auch verwandt mit dem Verfassungsrichter Mellinghoff und der hatte mit mir studiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Rudolf Mellinghoff. Nein, einige sind ja bekannt geworden, Katzenstein und... Ah ja, Entschuldigung. Der hat ja eine Villa in Bielefeld und dann gibt es da Willi Geiger. Und auch ein BGH-Richter Maul ist bekannt Entschuldigung, geworden. Entschuldigung, ich muss Sie mal gerade kurz, ganz kurz eben unterbrechen. Ich muss hier gerade was beantworten. Was denn? Ja, wann um 8. Kurz nach 8. Oder um 8 rum sollen wir rübergehen. Dass ich danach, dass du um 9 hier zum Bus wieder musst. Ja. Ja, so, bin wieder da, Entschuldigung. Hallo? Von dem Richter habe ich noch nichts gehört. Wie heißt der? Wen meinen Sie jetzt? Den Sie benannten. Ach so, Rudolf Mellinghoff, der war beim Verfassungsgericht bis letztes Jahr und ist jetzt Chef in München. Ist das nicht der Bundesfinanzhof? Irgend sowas. Und er war vorher einige Jahre Verfassungsrichter in Karlsruhe. Nun ja, sind fast alle gleich. Was Sie beschließen, beschließen Sie meistens einstimmig. Und am liebsten wird nicht angenommen. Ja, ja, aber der war verwandt mit diesem Arzt in der Psychiatrie, der Mellinghoff. Da war so ein junger Arzt und da habe ich ihn gefragt, sind Sie mit Georg oder Rudolf Mellinghoff verwandt? Da guckte er ganz komisch und meinte, ja. Ich sag, wie denn? Das geht Sie nicht an. Und danach war der ganz komisch zu mir und hat dann eben, wie gesagt, mich, ob jetzt das Rudolf damals veranlasst hat oder so, oder ob eben die Amerikaner, weiß ich nicht, hat mir keiner nachher so richtig gesagt. Auf jeden Fall, dass sie mich also nicht rechtens eingesperrt haben, das haben sie wohl gemerkt. Ja. Hatten Sie dagegen geklagt? Nee, leider, hier gibt's doch keinen fähigen Anwalt und alleine klagen, da wären sie ja verrückt. Das kostet ja dann immer Geld. Ich habe es versucht, aber es verlief im Sande und hier die hiesigen Anwälte, die sind ja alle eine Mischpoke, das ist ja eine Clique, das ist ja, können sie nicht gegen an. Mhm. Deshalb kriege ich auch mein Geld nicht, weil die Anwälte mit involviert sind in der Form. Gab es Strafanzeigen? Haben wir versucht, das haben sie mir mal alles eingestellt. Auch ruht aber, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, ruht eine Strafsache, wenn sie aus politischen Gründen nicht verfolgt wird. Das heißt, wenn die Bundesrepublik Deutschland stürzt, brauchen sie ihre Strafanträge nur neu stellen. Oh, schön. Ja, sehr gut. Das nennt man das Ruhen der Strafsache. Man hat ja auch die Untaten des SED-Regimes und der DDR in Deutschland neu aufgenommen und erklärt, es hat damals geruht. Ja, ja. Weil es ja aus politischen Gründen nicht verfolgt wurde. So sieht das aus. Ja, ja. Das kann zwar noch lange dauern, aber wir arbeiten ja daran, dass diese Herrschaften, die das alles so vereiteln, dass die irgendwann einmal endlich auf die Anklagebank gehen. Ja, und jetzt haben sie aber was herausgefunden. Sie haben Beziehungen zwischen Politikern herausgefunden. Ja. Wer hatte da mit wem zu tun gehabt? Mit Schröder war etwas gewesen? Also Schröder ist in der Kanzlei mit diesem von Fromberg. Und von Fromberg vertritt ja auch das Rotlichtmilieu und setzt also die Dinge dann so ein bisschen mehr oder weniger um, wenn man nicht spurt. Sie hatten doch irgendwelche Verzwickungen in die Politik da offengelegt. Auch, ja, ja, ja. Ich muss also auch ganz vorsichtig sein. Also am besten geht das immer persönlich. Nicht? Also mir ist das aufgegangen, dadurch, dass eben der Anwalt, der uns geschädigt hat und dessen Strohmann auch jetzt mein 5-Millionen-Objekt da besitzt für gar nichts, der war ja eben bei dieser Kanzlei in Hannover mal gewesen, 2,5 Jahre, nicht? In der auch Herr Schröder war. Gerd Schröder. Ja. Und der war ja auch hier erst Ministerpräsident und dann ja Bundeskanzler. Mhm. Nicht? Das heißt, der hatte natürlich so den direkten Draht zu der ganzen Angelegenheit. Und der hat eben auch ja die Richter, hier sind ja auch die Richter alle, hier kriegen sie auch kein gescheites Urteil. Ne? Ja. Ist also ganz schlimm. Und wenn es eben noch nicht rechtskräftig ist, das ist denen auch egal, da wird einfach vollstreckt, das ist wurscht egal. Nicht? Also wir haben in keiner Sache hatten wir, als es vollstreckt wurde, ein rechtskräftiges Urteil gegen uns. Woran lag das, dass es nicht rechtskräftig war? Ja, weil wir in Berufung gegangen sind oder eben, wir sind weitergegangen. Heißt es denn, ist vorläufig vollstreckbar, wenn nicht eine Sicherheitszahlung geleistet wird? Nee, eben. Und ich hatte ja nie Geld, um dagegen anzugehen. Ich hätte ja dann auch irgendwie was auf den Tisch legen müssen, um das wieder wegzukriegen. Und als wir dann zum Beispiel eben raus waren, da haben die es in der Zeit, in der ich in der Psychiatrie war, haben sie das rechtskräftig gemacht, das Räumungsurteil. Mhm. Die Anwälte arbeiten da ja dann gut zusammen. Ja. Ne? Viele so Psychiater arbeiten auch in demselben Haus, wo ein Anwalt ist. Mhm, toll. In Bielefeld zum Beispiel. Ich hatte einen Rechtsanwalt, der hatte dann plötzlich die Seiten gewechselt und hatte erst von mir Bargeld bekommen, damit er gegen einen Verbrecher prozessiert. Und später hat er dann für den Verbrecher gearbeitet und gegen mich ist er vorgegangen. Mhm. Das waren zwei verschiedene Dinge. Aber das ist ja ähnlich wie mein Anwalt, ja, ja. Und in einem anderen Verfahren saß er im Gerichtsverfahren, dieser Rechtsanwalt, der die Seiten gewechselt hatte, und sprach mit dem Richter über diesen Fall mit dem Erpresser, mit diesem Verbrecher. Und es wurde davon gesprochen, er solle das mal mit der Unterbringung machen. Und der Rechtsanwalt Frohne, der hat sich dann dazu nicht weiter geäußert, war ja zwischen den zwei Fällen. Und später habe ich herausgestellt, der Psychiater, der mich dann später in einer Strafsache untersuchen sollte, arbeitet mit dem Rechtsanwalt im selben Hause. Und der Lösegelderpresser hat eine Stiefmutter, die wohnt mit der Staatsanwältin im selben Haus, die damals gegen ihn und einen anderen vorgehen sollte. Nee. Doch, das gibt es, aber noch mehr. Ja. Sein Wohnhaus hat er von einem CDU-Ratsmitglied gekauft und ein zweites CDU-Ratsmitglied wohnt in einem anderen Wohnhaus vom Verbrecher. Oh, wie schön. Es gibt noch mehr Verflechtungen. In seinem Elternhaus wohnt ein Polizeibeamter. Ach, wie schön. Und so geht das weiter. Ja, ich weiß. Ja. Der Lösegelderpresser hat bei mir gesagt, hätte sich früher auch schon als Polizist ausgegeben und trug eine Waffe. Boah. Trieb sich zum Swingerclub darum, mit seiner Russin zusammen. Oh. Ja, also es ist der Horror, was wirklich geht in unserem Land. Wir sind eine richtige Bananenrepublik. Das ist noch zu harmlos gesagt. Ich finde, gucken Sie mal nach unter dem Begriff OCF, Diebe im Gesetz. Da finden Sie das. OCF heißt organisierte kriminelle Formation. Ja. Kann man durchaus so sagen. Ja. Denn ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwie mal Geld haben. Wir haben gesundheitliche Probleme. Wir können lebenswichtige Medikamente nicht mehr kaufen. Wir wären beinahe erfroren wegen Heizöl, wenn uns da nicht welche geholfen hätten hier in der Nachbarschaft und mir Geld geliehen hätten, dann wären wir auch hier schon lange erfroren. Ich meine, das ist ja Sinn der Sache. Das wollen die ja. Die wollen ja, dass wir irgendwie wegkommen. Ne? In welchem Bundesland leben Sie jetzt? Niedersachsen. Hauptmafiasitz der Politiker-Mafia und Anwaltsmafia. Naja, das sind ja auch meistens Anwälte. Wolf ist Anwalt, Schröder ist Anwalt, das sind ja auch meistens Anwälte. Das ist ja das Problem. Die meisten Anrufe in solchen Dingen kommen aus Bayern und Baden-Württemberg. Och. Ja, und von der Einwohnerzahl her aus Augsburg-Umgebung und Altötting. Och, komisch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass eben wer von hier oben kommt. Nee, je südlicher, desto schlimmer. Die Leute trauen sich. Nein, hier trauen sie sich alle nicht. Wer hier einmal geschädigt ist, darf eigentlich sich nicht mehr muckeln. Ja, kennen Sie denn Leute, denen es ähnlich ergangen ist? Ja, sicher. Ich bin doch eingebuchtet worden, nachdem ich den 6. Mitgeschädigten aufgetan hat. Und überall war der Anwalt aus Pferden mit verwickelt und überall war mehrmals war auch Finanzamt mit verwickelt und so weiter. Aha. Sie haben Sie kennen Leute, bei denen man das auch so gemacht hat? Ja. Fast alles Reitanlagen. Ich habe von mehreren auch die Adressen und von mehreren auch die Aussagen und so weiter. Es ist wichtig, dass Sie von allen Leuten die Adressen sammeln. Ich hatte leider doch an die Landesregierung sogar eine Karte geschickt mit den eingekreisten Orten, wo das passiert ist. Mhm. Ich dachte ja, die helfen uns vielleicht, aber die haben das ja nur wieder gegen mich dann benutzt. Das muss man sich mal vorstellen. Und als ich die 6. Mitgeschädigte gefunden habe, bin ich ja dann eben eingebuchtet worden. Weswegen? Nachdem ich die 6. Mitgeschädigte gefunden hatte und denen weswegen? Das offensichtlich. Was heißt denn eingebucht? Weswegen? Ja, in der Psychiatrie doch, hatte ich Ihnen gestern doch erzählt. Als notorische Querulantin und ich wäre angeblich selbstmordgefährdet. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist frech? Ja, natürlich ist es frech. Rotzfrech. Da kam die Richterin und sagte zu mir, und wenn ich denn nicht spure, ich würde erst mal 6 Wochen drin bleiben und wenn ich denn nicht spure, würde ich nach Lüneburg gebracht und da käme ich dann nie mehr wieder raus. Hat sie Ihnen gesagt? Hat sie mir angedroht auf dem Flur da in der Psychiatrie, ja. Die nette Frau Köstler-Heger aus Rothenburg. Die hat auch die meisten Urteile gegen uns gefällt. Uns das Räumungsurteil haben sie eine aus Pferden geholt und die haben sie dann wieder weggetan. Wie das auch alles nur bestimmte Rechtspfleger und bestimmter Gerichtsvollzieher und so war. Waren das auch Richterinnen mit Doppelnamen? Ja, Köstler-Heger hieß die bei uns. Aber sonderbar ist, dass fast alle Richterinnen, die auch in meiner Sache tätig gewesen sind, fast immer Doppelnamen hatten. Ja, von ihrem Mann, den. Diese typischen Rechtsbeugerichterinnen, die eingesetzt werden für ein paar Wochen oder ein paar Monate, um ihren Dienst zu tun, haben fast immer alle Doppelnamen gehabt. Komisch. Und sind natürlich auch nicht irgendwie findbar. In gelben Seiten oder im Telefonbuch, meine ich, vielmehr in den, im örtlichen Telefonbuch, in der Telefonauskunft oder sonst. Nein, das sowieso nicht. Anonyme Auftragsgewohnheitsverbrecher. Ja, leider. Das ist ganz schlimm bei uns. Also, und ich dachte mal, Niedersachsen ist am schlimmsten. Ich war ja auch mal ein paar Jahre in Baden-Württemberg. Da fand ich es nicht so schlimm eigentlich. Na gut, da war es noch wahrscheinlich, ich war ja 85 bis 90 oben, unten. Also von daher, erst als ich dann hier oben war, war es. Hier oben war es eben schlimm. Was war denn bei den anderen Fällen, die Sie auch ermittelt hatten? Ja, einmal war es ähnlich wie bei mir, da haben sie sogar, da hat der Anwalt, derselbe Anwalt, den Weidanlagenbesitzer vertreten in der Pferdesache, dann hat er ihm den Pächter reingetan, hat der Pächter nicht bezahlt, man muss das verkaufen. Und dann haben sie den bei Nacht und Nebel zu mir geschafft von dem aus und bei mir hat er, haben sie es selber abgezogen. Nur bei mir war es schlimmer. Pächter? Ja. Das heißt, es war ein Pächter, der eingesetzt wurde, um einen Betrieb zu ruinieren. Oder aber um einen Betrieb zu besetzen, wie bei mir. Da war er dann angeblich Pächter vom Zwangsverwalter. Der war aber natürlich aus derselben Kanzlei. Also ganz windige Teile, nicht? Das darf man eigentlich überhaupt nicht. Aber es hat niemanden interessiert. Ne? Auch, dass der erst für mich tätig war und ein paar Monate später, sein Mandant wäre der andere. Ich war für den anderen tätig und hat mir die Reitanlage abgeluchst von Appel und Ei. Wer war das? Und haben gar nichts bezahlt. Das war Rechtsanwalt Semmern aus Pferden. Der hat für Sie gearbeitet? Nein, der hat nur kurz, der hat uns mal vor dem Landgericht vertreten, ja, weil wir die Kanzlei von ihm hatten. Und dann eben hat er ein paar Monate später, wollte er mir die Anlage günstig abkaufen für einen Klienten. Und als ich nicht wollte, hat er gesagt, ja, das kriege ich bald günstiger. Und dann ging der Psychoterror und der Terror überhaupt los. Erst Zwangshypothek vom Finanzamt, dann einreichende Zwangsversteigerung, dann Überfall, dann anonyme Anrufe 2,5 Jahre, dann der tote Hund, dann die toten Pferde und eben dann diese Zwangsversteigerung mit der Verschleppung. Und den Typen reingesetzt haben sie den mit Bolzenschneider, ne? Ist ja auch eine tolle Anmalsmanier, ne? Bolzenschneider und zack und bumm, dann sitzt der da drin. Wie viele tote Pferde gab es? 2. Die anderen habe ich retten können. Eine wäre beinahe noch, eine Gaststute musste sogar noch operiert werden, wäre auch beinahe drauf gegangen. Und die anderen hatten eben sehr oft Koliken. Die habe ich aber immer noch gerettet. Aber an den Folgen sind auch noch ein paar dann gestorben hinterher. Aber das ist jetzt nicht der direkte Giftanschlag gewesen. Was war denn der direkte Giftanschlag? Naja, wenn es denn ganz schlimme Kolik war, ne? Die haben entweder was ins Wasser getan, wenn ich nicht da war. Ich konnte ja nun nicht den ganzen Tag auf der Wiese daneben stehen, nicht? Es muss was im Wasser gewesen sein, denn weil abends die Koliken dann immer waren, wenn sie von der Wiese raus, wenn sie von der Wiese reinkamen oder die lagen auf der Wiese direkt schon. Also es muss irgendwie auf der Wiese passiert sein. Ob dann eventuell einige auch noch irgendwas gefüttert gekriegt haben, konnte ich natürlich nicht wissen. Ich meine, wie gesagt, da können sie nun mal leider nicht den ganzen Tag daneben stehen. Ich meine, jetzt könnte ich eine Reitanlage kaufen, da wäre es arrondiert, da könnte ich es direkt sehen. Nicht? Die ist eingezäunt rundum, aber ich habe eben mein Geld noch nicht und jetzt geht alles überhaupt. Mein gegnerischer Anwalt ist Pferderechtanwalt. Wie heißt der denn? Gordon Frohne. Nee, den kenne ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es immer das eine gewisse Gruppe von Leuten ist, die solche Dinge macht. Ja, ja, ist es auch. Ja, ist wie Mafia, ne? Also hier in Niedersachsen ist es garantiert eine Art mafiose Verbindung. Haben Sie sich die Internetseite kriminalstadt.de angesehen? Nee, ich habe doch kein Internet. Ich habe doch gar nichts. Ich habe nur ein Handy, wo ich eine Flatrate drauf habe für 12,99 im Monat auf an alle Festnetze. In welchem Ort wohnen Sie jetzt? Neunkirchen bei Soltau. Wie weit ist das von Osnabrück weg? Von Osnabrück? Na, geht so. Das ist halt Bremen. Ja, Bremen, Osnabrück. Bremen ist es ungefähr. Bremen habe ich hier 80 Kilometer. Und dann nach Osnabrück sind es, glaube ich, nochmal 100 oder sowas um den Dreh. Mhm. Also, ja, gut, die Pferdeszene ist weit verbreitet. Ich war ja früher in Münster. Also von daher. Bielefeld ja eben auch. Ganz früher wohnten wir ja eben in Detmold. Da bin ich ja geritten. Naja. Wie viele Leute gab es, die ihren Reitstall haben wollten? Oh, bestimmt genug. Die sich vorgestellt haben. Oh, die sich direkt vorgestellt haben. Ja, der Meier wollte ihn, aber die wollten den meist für irgendwen anders haben. Die wollten daran nur als Händler verdienen. Und dann einer aus der Nähe von Lüneburg. Der wollte das Ding haben. Also haben wollten das schon mehrere, nur an nichts ausgeben dafür. Mhm. Alle geschenkt, ne? Ich durfte die Arbeit machen und das erarbeiten und andere wollten, und hat es ja auch gekauft, ganz normal gekauft und eben dann noch ausgebaut und alles. Und ja, ich sollte es dann aber verschenken, ne? Weil eine Frau alleine taucht ja nicht, solche Sachen erfolgreich zu managen. Das wollten sie mir ja beweisen. Und ein Züchter sprach mich mal im Pferden an und sagte, reiten und? Und züchten geht sowieso nicht. So, warum denn nicht? Ich hatte ja in beiden Erfolg. Ich bin Dressur bis international geritten und habe eben Stadtbremen in Stuten vom Feinsten gezüchtet und vom Hof die Fohlen nach Amerika verkauft und in den Schweiz und so. Und das passte denen natürlich nicht, ne? Tja. Neid ist immer ganz schlimm. Sind Sie noch da? Ja. Gut, ich dachte schon. Ja, das ist schlimm. Ein Anwalt sagte ganz dreist mal zu mir, sagte, ja, wenn bei Ihnen Mann die Tür aufgemacht hätte, wäre das ja nicht passiert. Ist sowas nicht frech? Er wollte damit wahrscheinlich sagen, dass Sie sich nicht genug gewehrt hätten, zu schwach gewesen wären. Man hätte vor Männern mehr Angst gehabt, dass man von denen verprügelt wird. Nö, hatte ich nie Angst. Nein, aber ihre Gegner. Das meine ich, wenn da irgendjemand kommt und möchte ihnen Probleme bereiten und da macht ein Mann die Tür auf, dann ist das was anderes, als ob da eine Frau ist. Man fürchtet sich vor Frauen nicht. Ja, so rum. Nicht die Tüchtigkeit ist gemeint, sondern die Rache ist wahrscheinlich gemeint. Ja, und dann haben sich halt gewundert, dass ich mich eben doch gewehrt habe und dass ich eben doch was plötzlich entgegenzusetzen hatte, ne? Das hat denen natürlich auch nicht gepasst. Weil normal sind sie wahrscheinlich überall etwas leichter durchgekommen. Hat man irgendwann mal ein Gutachten über sie geschrieben? Nee. Die haben das nur, was heißt Gutachten? Doch, die wollten mich ja auch entmündigen bei der Zwangsversteigerung bei der einen. Aber die Betreuungsakte ist auch ganz schnell geschlossen worden. Da hat mein Anwalt einen passenden Brief geschrieben und dann war Ruhe. Aber der Anwalt ist trotzdem, der ist auch nicht echt irgendwie. Da kommt auch keine Kohle, obwohl wir gewonnen haben und so. Können Sie diese politischen Verflechtungen denn irgendwann mal aufbereiten und nachweisen? Sie brauchen dafür noch etwas Zeit, kann das sein? Nö, ich brauche dafür gar keine Zeit, das kann man ganz leicht nachvollziehen. Ich meine, man muss ja nur wissen, dass der Anwalt, dessen eigene Reitanlage übrigens, da saß vorher einer drauf, der hatte 12 Jahre keine Baugenehmigung für eine Reithalle. Die Notarzinte für den Herrn Anwalt war noch nicht ganz trocken, da hat er schon gebaut. Mhm. Solche Sachen sind mir dann natürlich richtig gut aufgefallen. Und wie gesagt, ich habe dann eben von einem dort auch arbeitenden Anwalt, weil von Frommbeck, erfahren, dass er eben in dieser Kanzlei in Hannover, wo der Schröder war und der von Frommbeck Chef ist, dass er da gearbeitet hat, mal 2,5 Jahre. Sprich, da hat er gelernt, wie es geht. Habe ich dann ergänzt. Nicht? Und es gibt auch, bekannt sind die Verflechtungen auch, sogar ein Artikel war mal in der Bild am Sonntag, nicht? dass die Herren zum Beispiel eben von Fromberg, Schröder und Maschmeyer Freunde sind und so weiter. Mhm. Nicht? Und das kam also das ist eigentlich in Niedersachsen recht bekannt. Wie ist es denn bei den anderen Reitstallbesitzern abgelaufen? Ja, also wie gesagt, der eine hat eben dann auch verkauft, war auch wieder, wie gesagt, derselbe Anwalt. Beim dritten hat der Anwalt auch einen vertreten, der hatte Vollblüter und Rennbahn und sowas und hatte auch keine Baugenehmigung für eine Reithalle gekriegt. Und als er dann eine Baugenehmigung kriegte, hatte er allerdings seinen Job verloren. Das hat zur Sparkasse gegangen, haben die gesagt, nee, können wir Ihnen kein Geld jetzt geben für die Reithalle. Ja, hätte ja Trainerlizenz und so weiter. Sicherheiten hätte er ja zu bieten. Ja, hat die gar nicht mehr interessiert. Und dann wollte er wieder zu diesem Anwalt gehen und hat gesagt, ja, ich brauche dann mal Ihre Hilfe wegen der Sparkasse und so weiter. Und da hat der gesagt, nee, das tut mir leid, kann ich nicht machen, ist jetzt ein Interessenkonflikt, ich bin auf der Seite der Sparkasse und hat nichts Eiligeres zu tun gehabt, als gleich der hatte wohl auch noch irgendwie eine offene Rechnung bei dem Anwalt, als gleich seine Kosten per Zwangshypothek da rein zu tun und die Zwangsversteigerung zu beantragen. Der Anwalt hatte für die Sparkasse gearbeitet? Mit der Sparkasse zusammen, also das wäre eben ein Interessenkonflikt, wenn er dem da helfen würde. Also ganz interessante Sachen, nicht? Also wie gesagt, es ist lächerlich, was da so abgeht. Ja, wie viele Personen können Sie kontaktieren, denen das ähnlich so passiert ist wie bei Ihnen? 1, 2, 3 könnte ich jetzt noch kontaktieren. Der andere ist weg. Der dritte, da geht es um das Olympia-Pferd for Pleasure. Den kenne ich. Der hat auch, von dem könnte ich jetzt eben die Anlage kaufen. Ja, also alles traurig. Naja. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, ich könnte die schon kontaktieren. Das ist nicht das Problem, nur eben immer telefonisch, weil ich kein Auto habe. Ich kann nirgendwo hin. Das ist alles übel. Die haben ja eben wirklich, die knechten mich, wo sie können, damit ich eben möglichst handlungsunfähig werde. Tja. Aber Sie könnten doch einer Tätigkeit nachgehen. Ich kann eben leider... Was denn? Einer beruflichen Tätigkeit. Ja, ich könnte, aber was ich machen kann, kann ich hier nicht machen und kann ich nicht zu Hause machen. Weil ich habe ja meine Mutter und ich müsste relativ frei arbeiten. Ich könnte Reitunterricht geben, ja klar, und Pferde reiten, aber ich kann ohne Auto nirgendwo hin. Die kommen ja nicht bei mir in den Garten. Mhm. Ich könnte was machen, natürlich habe ich auch versucht, aber dann bin ich vom Pferd runtergemobbt worden letztes Jahr von dem einen und so Sachen. Also da ist natürlich dann auch sofort, weiß das wieder irgendeiner, der da seine Finger im Spiel hat und dann gibt es wieder Saures, so ungefähr. Sie müssten also umziehen in einen Bereich, wo Sie beruflich tätig werden könnten? Ja, ich müsste zumindest hier aus diesen zwei Landkreisen hier raus, zum Beispiel eben, wo ich diese Anlage gern hätte, da in Celle, die von einem Mitgeschädigten ja sogar ist, da könnte ich natürlich zuchttechnisch schon mal richtig gut wieder anfangen und so. Aber ich müsste hier aus diesem Umfeld wirklich raus. Dann ist der Umzug das Problem. Auch, überhaupt nein, das Geld, was ich nicht kriege, obwohl ich die Prozesse gewonnen habe gegen Finanzamt und im Osten für die Entschädigung. Es kommt kein Geld über. Sie haben und ich finde auch keinen Prozesse privaten gewonnen. Investor. Was denn? Sie haben Prozesse gewonnen. Ja. Einen in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht und das Privatvermögen sollte jetzt von Chemnitz kommen, aber das wird erstmal nicht bearbeitet, das wird erstmal wieder in die Ecke gelegt, jahrelang. Und beim Finanzamt ist der Bescheid, mit dem die Zwangshypotheken damals in die Privatimmobilien und das Gestüt gepackt wurden, um das zu enteignen zu können, der Bescheid ist nicht rechtskräftig gewesen und auch ungültig. Mhm. Trotzdem passiert natürlich nichts in Sachen Entschädigung. Ha, ha, ha, machen die nur. Und es passiert einfach nichts. Und meine Anwälte machen auch nichts. Da bin ich ganz stinkig drauf. Nur ich nehme an, dass die von der Gegenseite schon längst bezahlt worden sind und deshalb nichts machen. Es gibt Rechtsanwälte in solchen Dingen, die etwas machen würden. Das sind aber sehr wenige und die sind auch sehr stark überlastet. Ja, eben. Und wahrscheinlich auch wollen die vorher Geld. Und das habe ich nicht mit Hartz IV. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Mhm. Wenn Sie das alles vorbereiten würden, wäre das was leichter. Mhm. Ja, ich habe die Akten hier liegen. Die müssen sich nur das rausfischen, was sie brauchen, und dann können die losgehen. Das ist alles nicht das Problem. Das habe ich alles hier liegen. Ich habe ja nicht umsonst hier zwei Zimmer voll Akten. Ne? Die wollten wir auch schon gerne alle wegnehmen, aber dadurch, dass ich immer wieder trotz angedrohter Zwangsräumung was finde, wo ich vorher mich auf die Socken mache, damit ich meine Akten schütze. Und die ganz, ganz wichtigen Sachen, die liegen mit einem Aktenkoffer aushäusig bei irgendwem. Das weiß nur ich und derjenige, bei dem es liegt. Können Sie noch ein bisschen genauer die Zusammenhänge zwischen Gerhard Schröder und Maschmeyer benennen, wie die eventuell damit zu tun haben könnten? Sicher. Aber nicht jetzt am Telefon, nicht so gerne. Lieber schriftlich? Ich weiß es nicht, ob man das machen kann. Kommt der Brief bei Ihnen auch an? Bei mir sind normalerweise immer alle Briefe angekommen. Gut. Oder gibt es da etwas, was Sie wissen, aber nicht beweisen können? Ja. Ja, beweisen? Wieso? Beweisen? Natürlich, das meiste kann ich ja sowieso beweisen. Allein schon deshalb, weil ich ja weiß, wer mir was angetan hat. Das weiß ich ja. Ich weiß ja sogar, wer die anonymen Anrufe getätigt hat und so Sachen. Aber der Staatsanwalt hat nie was gemacht. Das ist mein Problem. Das schweigen die tot, das stellen die alles ein. Das kenne ich, das ist bei mir auch so gewesen. Das kriegen sie einfach nicht durch. Sie kriegen einfach keine Antwort, beziehungsweise wenn überhaupt, dann eine Einstellung. Oder eben sie kriegen angedroht, dass sie betreuen, sie müssen zum Arzt und solche Sachen. Ne? Ja, kenne ich auch. So nach dem Motto, sie sind eigentlich ganz dicht spinnen, ja. Ne? Mhm. Von wegen Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Ha, ha, ha. Und unsere NDR-Leute, die hier waren und das Ganze aufgenommen haben und die auch die Beweise wissen und so hier Einsicht genommen haben und sonst was alles, die haben einen Maulkorb gekriegt und haben dann so 3 Minuten im Internet. Irgendwo im Internet stehen wir. Da können sich das ja mal durchlesen. Das sind drei Zeilen, so 3 Sätze oder so. Mehr haben sie dann mit weiß ich wie viele Stunden hier bei uns nicht auf Reihe gekriegt. Sprich, die haben Maulkorb gekriegt, die durften nicht. Wo findet man das im Internet? Ich glaube, unter unserem Namen. Lisa Stephan. STEPHAN. Ja. Lisa Stephan, einfach. Einfach die Person suchen und dann da müsste das beistehen. Mhm. Jedenfalls darunter hab ich hier bei meiner Freundin gefunden, hier, die schräg gegenüber wohnt. Eine, wir sind schon befreundet. Hat die Internet? Ja. Dann sehen Sie sich mal die Internetseite kriminalstadt.de an. Da sind ähnliche Fälle schon veröffentlicht. Moment, wie heißt das? Kriminal? Kriminalstaat.de. Gut, alles klar. Sobald Ihr Internet funktioniert, gucken wir mal nach. Haben Sie Internet angemeldet bei sich? Meine Tochter. Aber ich weiß nicht, ob die das für mich macht. Die ist dem Ganzen nicht so aufgeschlossen. Erst wenn da richtig Beweise rollen. Die denkt auch, ich bin ein bisschen doof. Mhm. Weil kein Geld kommt. Die sagt dann immer, du spinnst, wir kriegen überhaupt kein Geld und ich kann immer noch nicht den Führerschein zu Ende machen und kein Auto und so weiter. Also die ist richtig sauer. Ne? Und weil unsere Stuten so alt wären und meine wertvolle Zucht dahin vegetiert, das ist zum Kotzen. Ach, es tut mir so weh, Mensch. Ich habe das damals aufgebaut von 72 an und so Erfolge gehabt und jetzt ist alles in die Binsen, wenn nicht bald was passiert. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ach Mensch, naja. Das Wichtigste ist, dass Sie Internet bekommen, damit Sie sich mit anderen informieren können. Naja. Sicher, nur von den Informationen kann ich mir auch nichts kaufen. Ach Mensch, das ist so schlimm. Doch, allein schon die Kommunikation mit dem Anwalt ist dann leichter. Naja. Wie lange ist es her, dass Sie da geschädigt worden sind? Wie viele Jahre ist das? Ach, angefangen hat das ja schon 1993. Im Prinzip, als ich das Gestüt gekauft habe. Und dann wurde die Firma ja hingerichtet, komischerweise. Und 1993 mussten wir die ja angeblich verkaufen. und dann, dann 95 packte der Gestützleiter in die Kasse. Übrigens ist er dann belohnt worden, indem er jetzt Gestützleiter in Schlenderhahn ist. Das ist von hier Bank Oppenheim das große Gestüt. Mhm. Und danach kriegte ich dann Leute auch reingesetzt. Kam eine mit 30 Pferden und hat anderthalb Jahre nichts bezahlt. Dann ging das so weiter. Und dann war eben dieser Überfall, dann war diese Androhung und danach war der Überfall und danach erst die Zwangshypothek, dann der Überfall und dann die 2,5 Jahre anonyme Anrufe und dann diese Besetzung da durch diesen Pächter. Und Moment, was hat der Anrufer Hund gesagt? Die anonymen Anrufer, was die gesagt haben? Ja. Verschwindet, morgen brennt der Stall und wenn ihr nicht endlich geht, du hast ja ein Kind und solche Sachen. Wenn was? Ich hätte ja ein Kind. Ach so. Das haben wir dann von der Gartentür in den Schulbus. Der Schulbus holte die Lehrerin raus, damit, weil wir Angst hatten, dass die eben entführt würde, ne? Ja, schlimme Sachen. Also ganz schlimm, nicht? Sie schlafen ja auch nicht, wenn ihnen einer androht, morgen Nacht brennt der Stall. Nicht? Und verschwinde endlich und so weiter. Und derjenige, der angerufen hat, ist derjenige, der jetzt drin ist? Zwei. Also einmal der jetzt drin ist im Wohnhaus und die Dame, die eben auch diesen Überfall gegen uns getätigt hat und rechtskräftig verurteilt wurde wegen schwerer Körperverletzung, aber nie in den Knast kam. Insgesamt hat die 13 oder 14 derartige Vorstrafen, kommt aber nicht in den Knast, kriegt immer eine Geldstrafe, wird immer von irgendwem bezahlt und sie selber braucht nie Schmerzensgeld zahlen, weil sie trotz dreier Häuser, weiß ich wie viel Pferde und Auto und allem drum und dran, natürlich kein Geld hat. Ja, was heißt denn schwere Körperverletzung? Was hat sie gemacht? Sie hat uns auf der Weide halb totgeschlagen. Also meine Mutter war 5 Wochen im Krankenhaus. Ja, womit? Jetzt erzählen Sie einfach mal, was an dem Tag passiert ist. Sie kamen auf die Wiese oder wie war das gewesen? Also, wir waren auf der Weide und die Hengste wurden ausgeschnitten. Hinten war der Schmied und da bin ich mit meiner Mutter und meiner Tochter dahin. Und ich bin eben dann auf die Weide gegangen. Meine Mutter und meine Tochter blieben am Tor stehen. Und auf einmal kam das Ehepaar Rase an. Ich hatte ihr die Weide zugemacht, weil sie nicht bezahlt hatte. Was auch eine von diesen Nomaden. Hat eben dann da rumgepöbelt. Und dann kam sie auf die Weide mit ihrem Mann. Und ist auf mich los und hat eben dann mich erstmal niedergeschlagen, weil ich wäre ja wohl eine Betrügerin. Ja, wie denn? Mit einem Gegenstand oder mit der Hand? Mit der Hand, oh, das war eine ganz kräftige. Die packte mich an die Haare und hat mich in den Rücken getreten. Mhm. Aber hallo, das ohne Vorwarnung, das ging ratzfatz zur Sache. Und als ich auf der Erde lag, hat sie noch ein paar Mal auf mich eingetreten. Dann haben meine Mutter und meine Tochter da so geschrien. Dann ist sie wohin und hat dann meine Mutter niedergeschlagen. Und dann hat meine Tochter gebrüllt natürlich, die war 6 damals. Und dann hat sie zu der gesagt, halt du bloß die Klappe, sonst bist du die Nächste. Und dann haben wir natürlich inzwischen, hatten hinten die das gemerkt und haben die Pferde losgelassen und sind angelaufen gekommen. Und dann ist sie mit ihrem Mann ins Auto gesprungen und weggefahren. Und dann haben die natürlich schnell einen Notarzt gerufen, als wir da lagen. Wer kam angelaufen? Der Schmied und dessen Helfershelfer und unsere Helfer, die da mit bei waren. Ja? Die hatten das ja erst nicht gemerkt, erst als das Geschrei so doll wurde von meiner Tochter. Da haben sie das gemerkt, weil die hatten ja da hinten am Walde, die haben das nicht so gesehen. Die Wiese war 4 Hektar groß, da konnte man das nicht gleich sehen, merken. Und da haben die dann das gemerkt und dann sind natürlich sofort gekommen und haben uns geholfen. Naja, und dann mussten meine Mutter sind wir beide mit Notarzt ins Krankenhaus. Ich bin geröntgt worden und meine Mutter musste da bleiben, weil die eben am Kopf war ohnmächtig und da haben sie die eben da behalten und die hatte nachher ein Gerinnsel hinterm Auge, das war ganz gefährlich, darum hat sie auch jetzt nur noch 20% Sehkraft auf einem Auge dann hinterher gehabt, ne? Mhm. Und gehbehindert durch die Tritte in den Rücken und ich habe auch einen Nervenschaden durch die Tritte in den Rücken. Aber sie ist verurteilt worden. Was denn? Die Angreiferin wurde verurteilt. Ja, zu irgendwelchen Tagessätzen. Es steht in der Akte, ich habe ja die Akte. Aber es ist eine Frechheit, nicht? Und immer wieder. Aber nie kommt die in den Knast. Hat denn der Mann auch noch zugeschlagen? Nee, der hat sie nur angefeuert und uns angepöbelt. Mhm. Aber er hat sie zum Beispiel nicht davon abgehalten, ne? Wie groß ist denn die Frau? Och, die ist schon was größer als ich, 1,80 ungefähr und ziemlich kräftig. Und ich bin 1,60. Mhm. Und meine Mutter auch, also wir sind dagegen klein und zierlich. Und vor allen Dingen, wenn man unvorbereitet, nicht? Ist ja noch was anderes, wenn man weiß, dass einen da einer gleich angreift. Aber wenn einer überraschend einem die Haare von hinten packt und tritt einen in den Rücken, na, dann gehen sie zu Boden, ne? Ist das der einzige Überfall der Art? Ja. Das andere waren dann nur Drohungen und eben, ja, mit Hund vergiften. Dann haben sie den Hund vergiftet, den Wachhund, nachdem ich bei dem Anwalt angerufen hatte. Er möchte meine Abwesenheit. Er war drei Tage vorher war da gewesen und hatte eine Stute auch rausgehabt und so weiter. Und da habe ich gesagt, also selbst wenn er Zwangsverwalter ist, möchte er sich doch bitte anmelden, wenn er kommt. Und das macht jeder Mensch. Sonst tue ich dann den Hund in den Stall und drei Tage später lag er tot vor der Tür. Mhm. Also stecken die doch dahinter. Was wollen? Das kann doch nicht alles immer Zufall sein, nicht? Naja. Ja, ich habe einige Fälle dieser Art schon gehört, da ging es aber ansonsten um Tierheime und Hunde. Da gibt es auch sehr böse Dinge. Ja, klar, natürlich, glaube ich. Ja, ach, glaube ich. Ja, hier ging es halt um die Immobilie, die wollten die Immobilie haben und mich kaputt machen. Es war dann irgendein Neid noch außerdem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist richtig Mafia. Ja, Herr Buhlmann, naja. Müssen wir dann nochmal telefonieren, überlegen sich doch mal, wer mir vielleicht helfen könnte. Vielleicht kennen Sie ja auch irgendeinen Invest. Ach, kennen Sie überhaupt Rechtsanwalt Hufendiek? Nein, kenne ich nicht. Nee, ja. Na, der ist da zwischen Herford und Bielefeld wohnt der. Naja, ich kann den mal studiert. Wichtig ist, dass Sie sich Internet besorgen, damit ich Ihnen E-Mails schicken kann. Informationen gibt es ja viele. Auch über Rechtsanwälte, die Sie anrufen können. Ja. Ja gut, muss ich mal gucken. Vielleicht geht's über die E-Mail-Adresse von meiner Nachbarin. Muss ich mal gucken. Ne? Ja, fragen Sie und rufen Sie an, wenn das geht, ja? Ja, mache ich. Okay. Ja, wieder. Danke erstmal. Ja, tschüss.